Er ist knalllila, was damals ja einfach die Farbe der Frauenbewegung auch war. Er hat auch sehr schön dieses Weiblichkeitssymbol mit einer geballten Faust drin. Also er ist schon sehr symbolisch. Wenn man ihn drinnen dann anschaut, ist er auf relativ schlechtem Papier sehr schlecht gedruckt. Er ist auch im Selbstverlag erschienen. Das wird also in vorne im Impressum wird einfach eine private Adresse einer der Mitherausgeberinnen von Ursula Scheu angegeben. Und das wird auch im Kalender selber übrigens diskutiert. Also geht an die Öffentlichkeit, druckt eure eigenen Sachen. Man kann auch im Selbstverlag Sachen machen. Also es ist durchaus auch ein politisches Instrument. Der Kalender selber ist dann eine Sammlung von, es ist ein Kalender, den man benutzen kann für das Jahr 1975, ist eine Sammlung von, auf jeden Tag gibt es irgendeinen Spruch oder der Jahrestag, der Geburtstag von berühmten Feministinnen und so weiter. Also er ist so aufgebaut und dann hat er ganz hinten hat er noch ganz tolle Auflistungen von Frauengruppen. Also es ist ein praktischer Kalender, den man so für die bewegte Frau von 1975. Du hast beschrieben, dass man natürlich einige Dinge darin lesen kann. Vielleicht könnten wir mit dir mal zusammen drin rumblättern. Ja, genau. Also er ist, ich habe ihn ja antiquarisch jetzt erworben. Der ist gar nicht mehr so einfach zu finden und ich habe ihn doch mit einigem Genuss gelesen. Er enthält informative Texte. Natürlich gibt es eben all diese feministischen Vorpionierinnen werden zum Teil gewürdigt und dann gibt es immer wieder so diese kleinen Aperçus, die einem auch so ein bisschen die Probleme der Zeit darstellen. Also auf dem 19. Januar steht der alternde Sechstar, so der Stern bei jeder Gelegenheit über Brigitte Bardot, über das Altern von Henry Nannen, Chefredakteur, der Bardots Vater sein könnte, hat man im Stern bisher noch nichts gelesen. Oder dann steht am 10. Februar, noch immer möchte jede vierte Frau in der Bundesrepublik lieber ein Mann sein. Verständlich bei den Privilegien, aber trotzdem schade. Es ist so schön, eine Frau zu sein. Also der kritische Impetus wird sozusagen gleichzeitig vermischt mit dem Affirmativen. Und dann eine Stelle, die ich noch besonders nett finde, am 19. Juni. Drei von vier deutschen Hausfrauen putzen ihren Männern regelmäßig die Schuhe. 85% der deutschen Ehemänner fühlen sich in der Ehe sicher und frei. Also diese kleinen Widersprüche werden da auf diesen Seiten zum Teil auch sehr ironisch und sehr lustvoll aufgezeigt. Es gibt auch sehr ernsthafte Texte. Es beschäftigt sich mit den Themen, die damals virulent waren. Also so Schwangerschaftsabbruch, die große Diskussion der 70er Jahre, also die Reformierung des Paragraphen 218. Kinderbetreuung, Berufstätigkeit, Doppelerwerbstätigkeit oder sozusagen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die natürlich damals noch ganz in den Anfängen war. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, wo es welche weiblichen Demonstrationen geben wird, aber auch welche waren. Und man merkt dann auch, wenn man das so liest, also die 70er Jahre waren doch ein sehr aktives Jahrzehnt. Also alle paar Tage ist irgendwie, und 1972 gab es da diese große Demonstration und 1973 versammelte sich diese dänischen Frauen. Also man merkt schon, das ist so die ganz große frauenbewegte Zeit und da kommt auch einiges so zusammen im Laufe des Jahres. Ich habe mich jetzt gerade dabei ertappt, als ich dir zugehört habe, dass ich immer anfangen wollte zu grinsen und zu denken, ach ja, damals. Dann aber stoppte dieser Gedanke quasi, weil mir auffiel, naja, die Themen sind ja heute gar nicht so anders. Also gerade dieses Brigitte Bardot und Stern-Zitat, dass man über das Altern der Frauen in den öffentlichen Medien eher spricht als über das Altern der Männer etc. Was sagt denn dieser Kalender auch vielleicht über den vielleicht gar nicht so groß vorangeschrittenen Wandel bis heute aus? Also es ist wirklich beides. Einerseits sind die Frauen sehr beschäftigt mit einem Problem, was wir in der Weise nicht mehr vollkommen haben, nämlich mit dem Problem der Hausfrauenehe. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir wirklich im Jahr 74, als er rauskam, und 75, als das Jahr der Frau war, in Deutschland noch die Hausfrauenehe galt. Also es eine gesetzlich festgelegte Rollenteilung gab und die Frau im Haushalt, in der Ehe, für den Haushalt zuständig war. Dieses Ehegesetz wurde erst 1977 reformiert. Wir haben zwar immer noch das Problem, dass wir die Hausarbeit nicht gleich aufteilen, aber wir haben es zumindest nicht mehr gesetzlich festgelegt. Und von dem her sind immer sind diese kleinen Verschiebungen. Wir haben diese großen Probleme der Kinderbetreuung und der Hausarbeit noch nicht wirklich gelöst, aber wir haben zumindest gesetzlich, auch was die Fristenregelung, die Abtreibung betrifft, sind wir natürlich vorangekommen. Eine Sache, die ich wirklich lustig und interessant finde und die uns vielleicht fast ein bisschen abhanden gekommen ist, ist, dass dieser Kalender auch sehr viel zum Ausdruck bringt einer gewissen Anarchie der Frauenbewegung zu der Zeit. Also es kommen immer wieder auch so Anekdoten, wo irgendwelche Frauengruppen irgendwelche Versammlungen sprengen mit lustigen, chaotischen und vollkommen irren Aktionen. Also zum Beispiel 1970 machten die Rotstrümpfe, das war eine feministische Gruppe in Kopenhagen, die kündigten an, passt am 18. April um 11.30 Uhr gut auf die königliche Leibgarde auf. Und dann wurde ein riesiges Polizeiaufgebot angebracht. Und es passierte nichts. Die Rotstrümpfe kamen erst eine Stunde später verkleidet mit riesigen BHs, Hüten und Hüfthaltern und verbrannten dann die Weiblichkeitstribute auf dem Rathausplatz mit den Worten: Haltet Dänemark sauber. Und es ist so eine völlig anarchische, völlig sinnlose irgendwie Aktion. Aber da merke ich, sowas machen wir heute nicht mehr. Heute ist ein Feminismus ja ganz ernsthafte Gleichstellungsdebatte. Also dieses Lustvolle, was das auch hatte in seiner ganzen Verzweiflung, das ist uns vielleicht dann wiederum fast abhanden gekommen.